Yeah, das war das Relative Movement Mixtape 2008. Ein halbes Jahr Arbeit ist jetzt endlich fertig. Du hast es gehört und ich hoffe, es hat dir gefallen. Jetzt gehen noch ein paar Grüße raus an Leute, die mir in der Zeit beigestanden haben, die mich unterstützt haben, die für mich da waren, die mich inspiriert haben, die mitgearbeitet haben oder mit denen ich sonstigen Kontakt hatte. Ich will jetzt erstmal Willy grüßen, mein Homeboy vom KU-Squad. Dann gehen natürlich auch Grüße raus an Rob, meinen alten Mentor. Ohne den wäre meine Mucke nicht das, was sie heute ist. Dann geht ein Gruß raus an Patrick, aka Racer, mit dem man doch immer wieder Spaß haben kann. Dann geht ein Gruß raus an Joe Love, den Standby-Rapper Nummer 1 in Deutschland. Dann an Sapse, das böse Mädchen. Dann geht ein Gruß raus an Xenia, schade, dass wir kaum noch Kontakt haben, aber vielleicht trifft man sich ja mal wieder. Dann geht ein Gruß raus an Benny. Ey, mit dir ist witzig gewesen, Top 10 und so, immer wieder gerne. Dann Kaufi, David, geile Sache am Bodensee, war echt witzig dieses Jahr. Dann geht ein Gruß raus an Nora. Ey, dir muss ich ja nicht mehr beweisen, wie spontan ich bin. Dann geht ein Gruß raus an Gamse, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, hoffe ich, es geht dir soweit gut. Dann geht ein Gruß raus an Irina, die hübscheste Russin im ganzen Land. Dann geht ein Gruß raus an Mary und ihren Freund vom Bodensee. Ihr seid meine Fanbase da unten, also kuss mich, Jungs und Mädels. Dann geht ein Gruß raus an Dinjo, so wie an Solistik, der mir den Track Ich gemischt hat, danke nochmal dafür. Dann geht ein Gruß raus an Breeze, danke für die zwei Beats auf dieser Scheibe. Ein Gruß geht außerdem noch raus an Albus, hey, schau, dass du nicht so viel trainierst, sonst platzt du noch irgendwann. Dann geht ein Gruß raus an meinen Bruder Daniel, so wie meine Schwester Christiane und meine Eltern, die immer hinter mir standen. Dann geht ein Gruß raus an Jeans, so wie Zugi, danke fürs Supporten, was du anscheinend machst. Dann geht ein Gruß raus an die Paderborn Rocker Boys, so wie Ishat Music, geiles Mixtape übrigens, Jungs, von Daniel, San und Fist. Dann geht ein Gruß raus an die Leute von 2 Plus aus Tübingen. Ein Gruß geht raus an Frankie, so wie Anita, die sich immer die Zeit nimmt, egal zu welcher Uhrzeit, meine Tracks zu checken. Ich danke dir dafür nochmal. Dann geht ein Gruß raus an Lukas Oeschke, so wie Jenny und Friedi, hey, danke fürs Mittanzen am Leckerfest. Ihr wart meine Party- und Stimmungsmacher. Dann geht ein Gruß raus an Pascal, so wie Mike so und sein Bruder P1, an T-Chat, an Aline, dann an Mari, den Football-Champ. Meißner, auch wenn man keinen Kontakt mehr hat. Dann geht ein Gruß raus an Schau, viel Erfolg an Stugi. Dann noch an Pitwalitz. Und jetzt geht noch ein Gruß raus an alle Leute da draußen, die Fans von mir sind oder meine Mucke mögen. Ich hoffe, euch hat die Platte gefallen. Stay tuned, 2008 geht vielleicht noch mehr.